Matthias Gaudron, Chefdogmatiker der Deutschen Pius-Brüderschaft im Programm von Deutschlandradio Kultur. Zur Absicht der Bruderschaft am 27. Juni drei Priester zu weihen, gegen den Willen der deutschen Bischöfe und des Vatikans. Am Telefon begrüße ich jetzt den Theologen Professor Wolfgang Beinert. Er hat ein Buch herausgegeben, das die ganze Geschichte zwischen Vatikan und Pius-Bruderschaft dokumentiert und auch kommentiert. Guten Tag, Herr Beinert. Guten Tag. Das ist eine interessante Begründung, die der Herr Gaudron gerade uns zu Ohren gebracht hat. Es ist ein normales Prozedere der Bruderschaft, Priester zu weihen, und das ist völlig in Ordnung. Was sagen Sie dazu? Ja, die Frage ist überhaupt, ob die Priesterbruderschaft das darf, ob sie von ihrem kirchenrechtlichen Status her dazu befugt ist. Und da bestehen erhebliche Zweifel. Sie ist eine Pia Unio, also eine fromme Vereinigung in der Sprache des Kirchenrechts. Und der kommen solche Funktionen ohne Erlaubnis des Papstes, ohne ausdrückliche Billigung auch des Ortsbischofs nicht zu. Das, was also hier als normales Leben bezeichnet wird, ist eben genau die Ausnahme. Sie gehen ja sogar so weit, dass Sie es, also diese Priesterweihe jetzt sogar begründen mit dem Votum des Papstes. Ich meine, ist das nur trotz Unverschämtheit oder haben wir alle und die Bischöfe wie der Vatikan die Brüder falsch verstanden? Das ist in der Tat ein Rätsel. Die Pius-Brüder haben ja mehrfach jetzt nicht nur in dieser Äußerung am Beginn der Sendung behauptet, der Papst habe keine Einwände gegen diese Weihen. Der Vatikan hat das auf der einen Seite nicht dementiert, aber auf der anderen Seite, wie ja in der Anmoderation gesagt wurde, diese Priesterweihen für illegitim erklärt. Das ist ein Widerspruch, den eigentlich nur der Vatikan lösen kann, weil er scheinbar auf zwei verschiedenen Gleisen fährt. Der Vatikan hat in dieser Stellungnahme vom Mittwoch der vergangenen Woche eigentlich klar und deutlich erklärt, die Priesterweihen seien nicht erlaubt. Es wird jedoch nicht gesagt, was passiert, wenn die Brüderschaft diese Weihen dennoch vollzieht. Das erinnert auch an jenes unselige Gezerre um den Holocaust-Leugner Bischof Williamson. Da hat der Papst auch deutlich klargemacht, dass diese Haltung inakzeptabel sei, die Konsequenzen jedoch nicht benannt. Williamson hat sich immer noch nicht richtig distanziert. Ich meine, viele Katholiken fragen sich doch da auch enragiert, was diese zögerliche Haltung eigentlich soll. Nun ja, das ist wie mit der Straßenverkehrsordnung. Man kann nicht die Straßenverkehrsordnung verlassen, da bestimmte Dinge sanktionieren. Wenn aber jemand die Straßenverkehrsordnung betritt, dann sagt er, ja, das ist alles nicht so schlimm. Die gilt aber trotzdem. Das heißt, hier besteht ein Widerspruch. Ich kann nicht etwas für unerlaubt erklären, es aber folgenlos belassen, denn dann ist er handlich wie ein zahnloser Tiger. Auch hier wieder eine nicht einsichtige oder nicht leicht einsichtige Haltung. Man müsste nach all dem, was der Papst gesagt hat, eben klipp und klar erklären, dass diese Handlung nicht nur illegitim ist, sondern auch für die Handelnden bestimmte Konsequenzen hat. Das könnte die Exkommunikation sein, die allerdings auf einer solchen Weihe nicht steht, aber der Papst könnte sie erklären. Oder es müsste sonst eine unmissverständliche Weisung an die Gläubigen ergehen, wie sie sich zu verhalten haben. Das hat ja genau der Bischof von Regensburg, der Bischof von Fulda und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch von Freiburg, auch schon vor Wochen angefordert, ohne, meines Wissens bis heute, eine Antwort bekommen zu haben. Was man aus dem Papst hört, sind kirchenadministrative Dekrete. So soll jetzt die Kommission Ecclesia Dei der Glaubenskongregation unterstellt werden. Das wiederum würde die Voraussetzung für die Gespräche mit der Pius-Brüderschaft erleichtern. Auch in dem Buch, das Sie herausgegeben haben, Wolfgang Beinert, Vatikan und Pius-Brüder, sind verschiedene Papsttexte abgedruckt, die aber auch immer wieder diesen Eindruck verfestigen. Er bohrt sich in irgendwelche kirchenhistorische oder auch, wie soll man sie nennen, administrative Verhältnisse hinein, die wir als Laien gar nicht mehr nachvollziehen können. Ich meine, Sie kennen den Papst persönlich und gut, Sie waren einst Assistent, als er noch Professor Karl-Josef Ratzinger war. Können Sie denn diese Haltung, wenn Sie auch diese Texte lesen, in Einklang bringen mit dem Temperament, das Sie von ihm kennen? Ich glaube, das ist keine Frage des Temperamentes, sondern hier steht eine wahrhaft historische, kirchenpolitische und auch theologische Entscheidung an. Es geht nicht um irgendwelche Petitessen administrativer Art, sondern es geht letztlich darum, ob die Pius-Bruderschaft aufgrund ihrer Haltung zum Zweiten Vatikanischen Konzil überhaupt noch innerhalb der katholischen Kirche steht. Das heißt, handelt es sich hier um eine mehr oder weniger schismatische Bewegung, die also Probleme mit dem Regiment des Papstes hat? Oder werden von ihr Dinge behauptet, die gegen die Lehre der katholischen Kirche sind? Und wenn man nicht, wie das die Piusbrüder ja fälschlicherweise machen, das Vatikanum als eine nette Altherrenrunde bezeichnet, sondern ihm Verbindlichkeit zuschreibt, dann ist eine dezidierte Stellungnahme gegen das Zweite Vatikanische Konzil doch ein schwerwiegender Akt, der in Richtung Häresie denken lässt. Und hier wären dann natürlich solche Priesterweihen absolut unmöglich, denn das wäre ja ein Akt außerhalb der Kirche und das kann der Papst, das kann die Kirche nicht dulden. Also hier fehlt es von und hinten an klaren Worten in einer Sache, die immer wichtiger wird. Noch einmal, es geht nicht um irgendwelche internen Querelen, es geht um den Kurs und den Bestand der katholischen Kirche in den nächsten Jahrzehnten und es geht darum, ob eben der Kurs, den die Kirche vor 40 Jahren eingeschlagen hat, immer noch, sicher mit Fortschreibung, der Kurs der katholischen Kirche von heute ist. Die Piusbrüder immer wieder im Gespräch mit Deutschlandradio Kultur ist der Theologe Wolfgang Beinert. Diese Weihe nun, die Brüder planen am kommenden Wochenende, soll als regelrechtes Open-Air-Event aufgezogen werden. Also die Bruderschaft rechnet bis zu 1000 Anhängern im bayerischen Zeitzkofen. Also was macht diese Brüderschaft anscheinend doch auch attraktiv für Gläubige? Ist das vielleicht sogar die Distanz zu den Ergebnissen, zu den Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils? Ich meine, der Leiter der deutschen Brüderschaft Schmidberger hat sogar von einer Notlage gesprochen, in der sie sich befinden, weil die katholische Kirche auf Abwägen sei. Also zunächst muss man vielleicht in Erinnerung rufen, für die, die weiter entfernt vom Ort des Geschehens sind, dass am gleichen 27. Juni, also am kommenden Samstag, auch die Priesterweihen der Diözese Regensburg stattfinden, die also der Ortsbischof von Regensburg hält. Das ist also in Zeitzkofen, etwa 30 Kilometer von Regensburg entfernt, eine reine Parallelveranstaltung. Dass das jetzt hier als Open-Air-Veranstaltung aufgezogen wird, zunächst einmal ist die Kirche dort sehr klein, also die haben das immer in einem großen Zelt gemacht. Es sind da immer viele Leute gekommen, man darf ja auch nicht vergessen, die Seminaristen von Zeitzkofen kommen ja nicht aus einem bestimmten definierten Gebiet, sondern im Grunde aus ganz Europa. Also haben viele Angehörige und so weiter. Von einer Notlage wird man nicht reden können. Also es wird ja wohl doch niemand ernstlich glauben, dass die katholische Kirche, dass die wahre Kirche Christi oder was immer nun kaputt geht, wenn nicht am Samstag diese drei Priester geweiht werden. Auf der anderen Seite betonen ja die Piusbrüder auch Gesprächsbereitschaft. Der Papst hat sie ihnen angeboten. Es finden strukturelle Neuordnungen in der Kurie statt. Das wird man wohl abwarten können, ohne dass man gleich Angst haben muss, dass die Mächte der Finsternis die Kirche besiegen. Sowas kann man im Ernst nicht behaupten. Sie, Wolfgang Beinert, haben nun das Buch herausgegeben, Vatikan und Piusbrüder, Anatomie einer Krise, ein Buch, das die jüngere Entwicklung nachzeichnet, aber auch die historischen Wurzeln zu klären versucht. Sie schreiben, dass dieses Buch ein Schritt zur Versöhnung sein soll. Nach allem, was man jetzt aber von dieser Brüderschaft an Äußerungen hört, ist mit denen doch eigentlich nicht zu reden. Warum eigentlich Versöhnung? Ja, das ist ja genau die Frage. Handelt es sich hier um eine Differenz mit dem Papst, also mit der kirchlichen Obrigkeit, was noch einmal kirchenrechtlich ein Schisma wäre? Oder handelt es sich einfach um eine Absage an die Lehre der katholischen Kirche? Und so sieht es eben aus. Und dann kann gar keine Gesprächsbereitschaft bestehen, denn die Piusbruderschaft sagt ja, wir haben die wahre Lehre, bei uns ist die Kirche geblieben, in der Konzilskirche ist sie kaputt gegangen. Wir sind in der Notlage und müssen also diese Kirche fortsetzen, weil es sonst gar keine katholische Kirche mehr gibt. Das deutet doch sehr auf Sekte. Würden Sie, Herr Beinert, sich freuen, wenn morgen aus dem Vatikan das Dekret käme, Leute, wenn ihr diese Weihen weitermacht und wenn ihr weiterhin praktisch gegen unsere, dagegen verstoßt, was wir sagen, werdet ihr exkommuniziert? Ein deutliches Wort? Ich würde mich überhaupt nicht freuen. Ich freue mich nie, wenn Strafen verhängt werden müssen. Ich wäre sehr traurig. Aber es gibt nun traurige Ereignisse, die man erleiden muss. Und wenn es nicht anders geht, und der Papst hat ja nun wirklich bis jetzt alles getan, was man nur tun konnte und hat sich dadurch ja auch angreifbar gemacht. Also wenn der Papst so großzügig war, dann ist es einfach schon mal eine Sache des Anstands von Christlichkeit und Theologie, ganz zu schweigen, hier auf dieses Angebot einzugehen und zwar freundlich, nicht sagen, ihr müsst nur zu uns kommen, dann ist alles in Ordnung, sondern wirklich gesprächsbereit zu sein. Aber das traue ich den Pius-Brüdern nach allem, was man hören konnte, eben kaum zu. Die Pius-Brüder, weiter auf Konfrontationskurs. Ich danke Ihnen, Herr Beinert, für das Gespräch. Wolfgang Beinert ist emeritierter Professor für Dogmatik an der Universität Regensburg. Und das Buch Vatikan und Pius-Brüder, das Wolfgang Beinert jetzt herausgegeben hat, ist im Herder Verlag erschienen.